Sunshine Life. More than radio. Sunshine Life. Your global player. Autofahrer, wir haben zwei Gefahrenmeldungen am frühen Sonntagmorgen. Auf der A5 Heidelberg Richtung Darmstadt zwischen Hirschberg und Kreuz Weinheim Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Hier liegt ein oder mehrere Bretter. Auf der A5 Heidelberg Richtung Darmstadt zwischen Hirschberg und Kreuz Weinheim und weiter auf der A6 Mannheim Richtung Kaiserslautern zwischen Wattenheim und Enkemach Alsenborn. Gefahr durch eine ungesicherte Unfallstelle. Der linke Fahrstreifen ist hier blockiert auf der A6 Mannheim Richtung Kaiserslautern zwischen Wattenheim und Enkemach Alsenborn. Weiterhin gute Fahrt durch die Nacht mit der Live-Übertragung von der United Respect live aus der Messe Essen. Makes the world go round.

Sunshine Live, your global player. Hier ist Sunshine Live für euch live aus Essen, aus der Messe Halle 3. Für euch Tiesto momentan in dem Mix. Und ich habe hier neben mir Armand van Helden. Good evening, sir. Hey, what's up, man? How you doing? I'm doing fine. How are you doing if you see a crowd like this? It must be tens of thousands of people. Yeah, I mean, it reminds me, I used to come to Germany in the mid-90s. I used to do a lot of raves, like, you know, 30,000 people raves. So it's bringing those memories back. It reminds me of old Germany. Okay, I gotta translate pretty quick. Also, er war in den 90ern ja recht viel in Deutschland und das erinnert ihn so ein bisschen dran, wenn er jetzt die volle Halle sieht mit den Leuten, erinnert ihn an die alten Raves. We were talking last year in Berlin and you told me that you are working on an album, but I think there's not an Armand van Helden album out yet, right? Yeah, no, not yet. I mean, I did do a mix CD album thing, but in terms of a fresh album, you know, it'll be maybe in May, something like that. Okay, also wir haben letztes Jahr eben in Berlin uns schon mal getroffen, da hatte ich ihn auf ein Album angesprochen, das eigentlich schon fertig sein sollte, aber jetzt hat er zwischenzeitlich eine Mix-CD gemacht, über die werden wir gleich sprechen und ja, Album wird dann vielleicht im Mai rauskommen. Okay, you did a Mix-CD, I heard it, it's with classics, old school classics, it's kind of a mixture with a little hip-hop into it, then electro beats, I think it's very awesome. Cool, thank you. How did you get this idea to do a little combination about the mixture with hip-hop and electro? I mean, it's totally Armand van Helden, I know, but how did you get the idea to press it on a CD? Well, you know, it's the mix CD is called New York Mix Odyssey Part 2, or Volume 2. So the first one I did was more house mixed with rock, and then this one is more house mixed with hip-hop. Also er hat praktisch eine CD gerade am Start, ist eine Mix-CD, da ist wirklich diesmal ein bisschen so Hip-Hop-Elemente mit reingebaut in eine Elektro-CD. Das ist schon die zweite Ausgabe davon. Es gab nämlich schon eine, das war mehr so Rock mit House-Element. Okay, so what can the people expect from your album coming out in May? I have no idea, I'm still making it. Also er hat noch gar keine Ahnung, er lässt sich da selber mal überraschen. Okay, then I wish you all the best for 2009 and enjoy the set here in Essen. Yeah, thank you. Thanks, definitely. Thank you.